Shine Album recorded. Yeah, es ist unfassbar. Hustle im Block, nenn mich einfach Blockhustler. Du hast Angst vor mir, willst wegen mir zur Polizei fahren. Bin noch gefährlicher als ein Küsten-Taipan. Du fährst nur ein Kleinwagen, dein Hemd kommt aus Taiwan. Machst trotzdem auf Business, ja, du bist schuld dran, dass ich explodiere, so wie ein Vulkan. Hab genauso viele Frauen in meinen Haaren wie ein Sultan. Steh dich auf, am besten oben auf dem Fernsehturm geflogen wie ein Adler und zerbick dich wie ein Wurm. Du machst auf breiten Reichen und denkst, du wärst John Cena. Hast nicht mal Kleingeld für dich, reiche zu um Tierpark. Deine Freundin ist verbraucht wie eine leere Batterie. Ich hingegen auf Ladbar, Akku verbraucht bin ich nie. In meinen Träumen geht Megan Fox auf die Knie. In der Realität, deine Frau fragt auch sie. Yo, Freunde, macht euch keine Sorgen, denn jetzt kommt der Milf-Hustler aus dem Norden. Ich bring gute Laune, Rap, ja, es ist unfassbar. Hustle im Block, nenn mich einfach Block-Hustler. Yo, Freunde, macht euch keine Sorgen, denn jetzt kommt der Milf-Hustler aus dem Norden. Ich bring gute Laune, Rap, ja, es ist unfassbar. Hustle im Block, nenn mich einfach Block-Hustler. Dieser Bass, yeah, er dröhnt in die Adern, er erzeugt Tsunamis, so wie in Japan. Überquer die Grenze, 6 für 5. Hier ist deine Deadline, dein Dad Börsenmakler und du willst wie dein Dad sein. Ich komme mit den Jungs und reite bei dein Dad ein. Du willst wie dein Dad sein, das war deine Deadline. Deine Arme sind dünn, dünn wie ein Streichholz. Jeder hier weiß, dass ihr Lappen keinen Streit wollt. Rizzo on der Lightwolf, ja, ich bin ein Streitbold. Kinder von heute kenn ich mal Gameboy Color. Woher ich das weiß? Weil ich ihre Mama wegballer. Denn ich bleibe der Boss, für mich bärenstark, weil ich sie von hinten geben darf. Ehrentat, dass ich die Kleine heute entehren darf. Entleere scharf, weil ich an jede Frau ran darf. Ich liebe Frauen, sie hängen mir ständig am Sack. Ich hoffe, das bleibt zu lange, bis zum Herzinfarkt. Yo, Freunde, macht euch keine Sorgen, denn jetzt kommt der Milf-Hustler aus dem Norden. Ich bring gute Laune, Rap, ja, es ist unfassbar. Hustle im Block, nenn mich einfach Block-Hustler. Yo, Freunde, macht euch keine Sorgen, denn jetzt kommt der Milf-Hustler aus dem Norden. Ich bring gute Laune, Rap, ja, es ist unfassbar. Hustle im Block, nenn mich einfach Block-Hustler.